بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir werden inshallah unsere Vortragsreihe fortführen bezüglich dem Rizq, der Versorgung des Lebensunterhalts. Und wir haben alhamdulillah jetzt kennengelernt, was die richtige Glaubensansicht eines jeden Muslims sein soll oder sein muss gegenüber dem Rizq, gegenüber dem Lebensunterhalt. Und dass jeder begreifen muss, dass auch wenn er aufgefordert wird, nach den Mitteln zu suchen, um seinen Rizq zu bekommen, muss er der festen Überzeugung sein, dass der Habende Allah der einzige Versorger ist und nicht seine Arbeit und nicht sein Abschluss oder sonst irgendwas. Natürlich soll er den Mitteln nachgehen, um seine Versorgung zu sichern und um sie zu vermehren. Aber dieses Verständnis muss da sein, dass der alleinige Versorger der Habende Allah ist und er derjenige ist, der es zustande kommen lässt, dass du diese Mittel wahrnimmst und dass dadurch die Versorgung, dass du dadurch die Versorgung erhältst, die er an diese Mitteln gekoppelt hat. Und wir haben dann, nachdem wir verstanden haben, was die richtige Sichtweise ist auf diese Rizq, haben wir damit angefangen zu erwähnen und zu erklären, dass es Möglichkeiten gibt und Mittel gibt, die der Habende Allah zur Verfügung gestellt hat, um diesen Rizq zu vermehren. Weil der Habende Allah hat gewisse Mittel zur Verfügung gestellt, an denen er gewisse Dinge gekoppelt hat. Wie zum Beispiel Mittel, an denen er den Rizq gekoppelt hat. Und wenn man sie wahrnimmt, dann wird der Rizq dadurch vermehrt. Und wir haben bereits letzte Woche damit begonnen gehabt, darüber zu sprechen, was diese Mittel sind und wie sie aussehen. Und was jeder von uns tun kann, damit sein Rizq vermehrt wird und damit sein Rizq größer wird. Und das erste davon, was wir erwähnt hatten, war das Bitten Allahs um Vergebung al-Istighfar. Dass du aufrichtig und ernsthaft und ehrlich den Haben Allah um Vergebung bittest für alles, was du getan hast. Für all die Sünden, die du begehst. Weil je ehrlicher du damit bist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Habende Allah deine Versorgung dadurch vermehrt. Und genauso haben wir kennengelernt, was At-Tawakkul ist, dass ich verlassen auf den Herrn Allah. Und auch da haben wir gesagt, das bedeutet nicht, dass man zu Hause sitzt und seine Füße hochstellt und erwartet, dass der Rizq zu einem vorbeikommt, sondern dass man hinausgeht und nach diesem Rizq sucht, aber gleichzeitig sich auf den Herrn Allah verlässt. Und da festen Überzeugung ist, dass der Habende Allah der einzige Versorger ist. Und dass man sich auch genauso um die Anbetungen kümmert, die der Habende Allah uns zur Pflicht gemacht hat, weil auch sie vermehren den Rizq. Und auch genauso die Hajj und die Umrah, die Pilgerfahrt, auch diese, wenn man sie in regelmäßigen Abständen verrichtet, vermehrt es den Rizq. Weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, vollzieht die Hajj und die Umrah in regelmäßigen Abständen hintereinander, denn sie tilgen die Armut und die Sünden, wie das Feuer das Eisen von Schlacken befreit. Und als weiteren Punkt, was wir auch bereits kennengelernt haben, was eine einfache Sache ist für diejenigen, die denen der Habende Allah dies einfach gemacht hat, ist, dass man seine Verwandtschaft, die Verwandtschaftsbande pflegt, dass man die Beziehung hält zu seinen Verwandten, zu den Eltern, zu den Geschwistern, Onkels, Tanten, Großeltern, dass man sie aufsucht, sich um sie kümmert, ihnen finanziell unter die Arme greift, wenn sie es nötig haben und so weiter. Auch all das ist ein Mittel dafür, dass deine Versorgung dadurch vermehrt wird. Kommen wir nun heute, inshallah, zu weiteren Punkten, die deinen Rizq vermehren. Und wir werden auch diese oder andere Punkte auch in der nächsten Woche mit Allahs Erlaubnis besprechen. Der sechste Punkt oder das sechste Mittel, wenn du es wahrnimmst, dass dadurch der Habende Allah deine Versorgung vermehrt ist, dass du es ausgibst auf dem Weg Allahs. Allah ist derjenige, der dich versorgt und er fordert dich auf, das auf seinem Weg auszugeben, weil dadurch auch dein Rizq vermehrt wird. Das heißt, je mehr du auf dem Weg Allah ausgibst, umso mehr wird auch dein Rizq vermehrt werden, weil dies ein Versprechen ist des Erhabenen Allah. Und der Erhabene Allah hat darauf geschworen, dass es genauso sein wird. Und dass er demjenigen, der ausgibt auf seinem Weg, ihm das wieder zurückgeben wird. Das ist eine Sache, worauf wir fest vertrauen müssten. Wenn ein Reicher zu uns kommen würde und würde uns sagen, weißt du was, wenn du jetzt sofort 1000 Euro spendest, gebe ich das sofort zurück. Jeder von uns würde spenden. Aber wenn der Habende Allah uns sagt, er gibt uns das zurück, zögern wir trotzdem. Weil einfach diese feste Überzeugung fehlt, daran zu glauben, dass wenn der Habende Allah es gesagt hat, dass es genauso ist und dass es stimmt und dass der Habende Allah das einem wieder ersetzen wird. Der Habende Allah sagt im Koran, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Und was immer ihr auch ausgibt, also auf seinem Weg, ist egal was es ist, Geld, andere Art von Unterstützung, Und was immer ihr auch ausgibt, so wird er es euch ersetzen. Ein Versprechen, worauf wir vertrauen müssen und glauben müssen, dass der Herr Allah es ersetzen wird, zweifellos. So wird er es euch ersetzen und er ist der Beste der Versorger. Und er ist der Beste der Versorger. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte eines Tages zu Bilal radiallahu anhu, und dieser Hadith ist bei Tabarani verzeichnet von Al-Albani als authentisch gestuft worden. Er sagte zu Bilal, gib auf dem Wege Allahs aus, o Bilal, und fürchte nicht, dass der Herr des Thrones dein Eigentum verringern wird. Ein Versprechen. Gib aus auf dem Wege Allahs und fürchte nicht, dass der Herr des Thrones dein Eigentum verringern wird. Das wird nicht stattfinden. Deswegen, was lässt dich davon ab, trotzdem zu spenden? Natürlich, sobald du mit deiner Hand in die Tasche greifst, kommt der Teufel und versucht dich davon abzubringen. Aber du musst darauf fest vertrauen, dass der Herr Allah es dir versprochen hat. Und auch so sein Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, es dir fest versprochen hat. Deswegen vertraue darauf und glaube fest daran. Und du wirst sehen, wenn du auf dem Wege Allahs ausgibst, wird er es dir ersetzen. Und der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einem anderen Hadith, der bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, der Erhabene Allah sprach, also in Hadith Qudusi, der Erhabene Allah sprach, O Sohn Adams, gib auf meinem Weg aus und ich werde für dich ausgeben. Der Versorger sagt dir, gib aus auf meinem Weg und ich werde für dich ausgeben. Du hast die Wahl. Willst du mehr haben, gib aus, gebe ich dir aus. Gibst du nichts, kriegst du nichts. Deswegen, du musst darauf vertrauen, dass wenn der Herr Allah dir sagt, gib aus, dann gebe ich für dich aus, dann gib aus. Und du wirst sehen, dass der Herr Allah ausgeben wird. Und dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam weiter, die Hand Allahs ist gefüllt und sie wird sich nicht durch das Ausgeben in der Nacht und am Tage verringern. Die ganzen Schätze sind bei Allah. Glaube nicht, dass wenn du ausgibst, es wird weniger und dann kriegst du vielleicht nicht so viel, weil nicht mehr viel da ist. Die Schätze sind bei Allah und er ist genug. Und das, was bei Allah ist, wird sich niemals verringern. Deswegen gib aus und vertraue darauf, dass der Erhabene Allah der einzige und der wahre Versorger ist und dass er dich versorgen wird, wenn du für es auf seinem Weg ausgibst. Und ein Beispiel hierfür, damit wir das vielleicht an einem Beispiel verstehen. Ein Bruder von uns, dem der Erhabene Allah genug gegeben hat, der ist eines Tages zum Arzt gegangen, weil er Schmerzen am Herzen hatte. Stiche hat er gespürt. Und als er beim Arzt war, hat der Arzt ihn kontrolliert und ihm gesagt, dass er sofort operiert werden muss, dass er einen Bypass kriegen muss, weil seine Adern sich verengt haben. Und dass diese OP sofort gemacht werden muss. Er soll nicht warten, weil es besteht Lebensgefahr. Und der Bruder, für ihn war das schockierend. Jetzt auf gleich, bis jetzt lief alles optimal. Und dann nur so ein kleiner Stich und dann kriegt er zu hören, dass jetzt auf gleich alles vorbei sein kann. Und er fragte den Arzt, kann ich zumindest 2-3 Tage mir nehmen, um gewisse Sachen zu regeln? Ich habe mich nie damit befasst. Oder ist es jetzt so dringlich, dass ich sofort heute operiert werden muss? Er sagte, nein, 2-3 Tage kannst du ruhig Zeit nehmen, aber dann sofort. Er ging nach Hause und machte sich Gedanken. Sein Testament hat er noch nicht geschrieben. Dies und das musste er noch regeln. Wer weiß, wie diese OP sein wird, am offenen Herzen operiert zu werden. Wird er es überleben, wird er es nicht überleben? Deswegen wollte er gewisse Sachen regeln. Und dann ging er zur Arbeit, saß da an seinem Schreibtisch und schaute aus dem Fenster. Vertieft in Gedanken. Und wie gesagt, das ist eine Sache, die einem Bruder von uns passiert ist. Und er sah an der Metzgerei gegenüber von ihm eine alte Frau, die Knochen und so Reste aufgesammelt hat. Und das hat den Bruder sehr verwundert. Und er ist rausgegangen, ist zu ihr hingegangen und fragte sie, was sie da macht. Und sie meinte zu ihm, dass sie so arm ist, dass sie sich kein Fleisch leisten kann. Und dass sie 6 oder 7 Töchter hat. Und dass sie zu Hause das letzte Mal vor einem halben Jahr Fleisch gegessen haben. Und jetzt wollte sie diese Reste sammeln, damit sie zumindest einen Geschmack haben, wie sowas schmeckt. Und das hat den Bruder sehr mitgenommen, dass er sowas hört, dass es sowas immer noch gibt. Und er fragte sie, wie viel brauchst du? Sie meinte, einen halben Kilo. Er meinte, einen halben Kilo für euch 8 Leute, ja, es reicht. Das ist einfach nur probieren. Und dann ging er oder sprach mit dem Metzger und sagte zu ihm, schau, ich möchte, dass du dieser Frau 2 Kilo Fleisch gibst. Und ich möchte, dass sie jede Woche zu dir kommt und diese 2 Kilo bekommst. Ein Jahr lang und das zahle ich jetzt sofort im Voraus. Hat er dann auch getan. Und diese Frau war so glücklich und so froh gewesen. Sie fiel auf Knien und hat Dua für den Bruder gemacht. Und der Bruder meinte, das war so ein schöner Dua, dass ich weinen musste. Und dass mich das alles vergessen hat, was mir vorhin noch gesagt wurde. Dass ich krank bin und dass ich eine OP sofort machen muss, ansonsten sterben werde, wird mich alles vergessen lassen. Und dann ging er sofort nach Hause und war gut gelaunt, dass eine alte Frau vom tiefsten Herz für ihn Dua gemacht hat. Und er klopfte und seine Tochter machte auf und sie sah, wie froh er war und sagte, was ist, du bist froh und glücklich, ist irgendwas passiert? Und sie hat ihm, oder er hat ihr die Geschichte erzählt. Und auch die Tochter war so froh gewesen und sagte, oh Allah, so wie er der Frau diese Freude gemacht hat, mach uns auch diese Freude und heile unseren Vater. Und der Bruder sagte, bei Allah, ich bin zum Arzt gegangen, an dem Tag, als der Termin anstand für die OP. Und ich wurde untersucht und der Arzt war baff gewesen. Er hat die Untersuchung wiederholt und sagte, was hast du getan? Nichts ist mehr da. Du bist kerngesund, du brauchst keine OP. Nichts ist mehr zu sehen, nichts mehr. Warum? Weil, wenn du auf dem Wege Allahs ausgibst, Allah hat versprochen, dass er es dir wieder gut machen wird. Entweder mit Geld, mit Gesundheit. Und wie wir wissen, Rizq ist nicht nur Geld, Rizq ist auch Gesundheit, ist auch Rizq. Einem gibt er Gesundheit, dem anderen nicht. Das ist Rizq. Und sofort hat er seinen Rizq bekommen, in Gesundheit. Was für ihn in diesem Augenblick das Wertvollste überhaupt war, dass er wieder gesund wird. Deswegen müssen wir fest davon überzeugt sein, dass wenn der Herr Allah uns verspricht, dass wenn wir auf seinem Weg ausgeben, dass er uns das ersetzen wird. In welcher Form auch immer. Vielleicht in Gesundheit, vielleicht in Kinder, vielleicht in einem guten Haus, gutes Auto, Geld, ist egal wie. Aber der Herr Allah hat geschworen und versprochen, dass er uns das ersetzen wird. Und ein weiteres Mittel, womit du deine Versorgung vermehren kannst, ist, dass du Demut zeigst gegenüber den Bedürftigen und den Armen. Weil jemand, dem der Herr Allah etwas gegeben hat an Geld, geregeltes Einkommen, wenn er einen Armen sieht oder einer, der bedürftig ist und er setzt sich dann zu ihm und der sieht vielleicht nicht gepflegt aus, automatisch will er so Abstand nehmen von wegen, ja, ist okay, frag, was du willst und geh am besten wieder. Aber nein, du sollst Demut haben gegenüber den Armen und Bedürftigen. Weil das ein Grund dafür ist, dass deine Versorgung steigt. Und wenn du dich um sie kümmerst, dann wird der Herr Allah deine Versorgung vermehren. Mus'ab ibn Sa'd, er erzählte, dass sein Vater Sa'd radiallahu anhu ein Sahabi. Dieser Sahabi dachte einst, er sei den anderen einfachen, bedürftigen Muslimen gegenüber wegen seinem hohen Rang überlegen gewesen. Er hat es so ein bisschen gespürt, dass er überlegen war gegenüber den armen Muslimen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte ihm zeigen, dass diese Eigenschaft eine schlechte Eigenschaft ist. Dass es nicht gut ist, dass du denkst, dass du überlegen bist gegenüber diesen armen und bedürftigen Menschen. Und daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu ihm, und dieser Hadith ist bei Bukhari verzeichnet, denkt daran, nur wegen der Schwachen unter euch wird euch geholfen gegen die Feinde und ihr werdet versorgt in eurem Lebensunterhalt. Wegen ihnen. Wegen ihnen werdet ihr versorgt. Und wegen ihnen erfährt ihr den Sieg gegenüber den Feinden. Wegen ihnen. Deswegen, wenn ihr euch um sie kümmert, kümmert sich der Herr Allah um euch und versorgt euch. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem anderen Hadith, der bei Abu Dawud verzeichnet ist, sucht mein Wohlgefallen bei euren Schwachen. Sucht mein Wohlgefallen bei euren Schwachen, dem euch um sie kümmert. Denn euch wird gewiss ihretwegen gegen die Feinde geholfen und ihr werdet in eurem Lebensunterhalt versorgt, wegen ihnen. Deswegen sucht sie auf, kümmert euch um sie. Ein Befehl des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Und ein weiterer Punkt, womit unsere Versorgung vermehrt werden kann, ist die Auswanderung auf dem Weg Allahs. Und wenn wir von der Auswanderung, von der Hijra reden, dann meinen wir damit natürlich die Hijra vom Land des Unglaubens in das Land des Islams. Vom Land, wo die Ungläubigen sind, in das Land, wo die Muslime sich befinden. Weil leider heutzutage ist es verdreht, das Verständnis ist verdreht. Jeder, der heutzutage aus den muslimischen Ländern flüchtet, hin in die Länder der Nichtmuslime, er bezeichnet das als Hijra, als Auswanderung. Aber Auswanderung im islamischen Sinne ist etwas anderes, umgekehrt. Du wanderst vom Land des Unglaubens hin in das Land des Islams. Und das machst du, wenn du siehst, dass du in einem Umfeld lebst, wo dieses Land zwischen dir und deiner Religion steht. Wo du die Religion nicht frei ausüben kannst. Oder wo dieses Land zwischen dir und der Erziehung deiner Kinder steht. Sodass du deine Kinder nicht islamisch erziehen kannst. Weil dann bist du, oder ist es deine Pflicht, die Auswanderung anzutreten. Weil der Sinn unserer Erschaffung ist es, dass wir Allah SWT dienen. Das heißt, du bist hier auf dieser Erde, damit du dem Herrn Allah dienst. Und wenn du auf diesem Stück Erde, wo du dich gerade befindest, Allah SWT nicht dienst, dann hast du das Ziel nicht erreicht und den Zweck nicht erfüllt. Deswegen musst du dich aufmachen und schauen, wo du dich hinbegeben kannst, damit du diesem Gehorsam gegenüber dem Herrn Allah nachkommen kannst. Und der Herr Allah versprach, dass wenn jemand für den Herrn Allah auswandert, weil er seine Religion nicht umsetzen kann oder seine Kinder nicht erziehen kann nach den islamischen Regeln, dass der Herr Allah ihn versorgen wird. Und das ist auch wieder ein Versprechen, was wir leider nicht verinnerlicht haben. Weil würden wir fest davon überzeugt sein, sähe unsere Realität ganz anders aus. Und das Problem ist auch, wenn du dir das vornimmst und du sprichst mit deinen engen Verwandten, sind sie meistens die Ersten, die dir sagen, was ist mit dir, bist du verrückt geworden? Wohin willst du? Was erwartet dich da? Gibt es da Krankenhäuser? Gibt es da Schulen? Gibt es da irgendwas? Willst du da betteln gehen? Du hast doch nichts, was willst du denn da? Weil sie vergessen haben oder glauben, dass ihre Arbeit hier der Versorger ist. Oder dieses Krankenhaus, der Grund dafür ist, dass sie gesund werden. Und sie vergessen, wer der Versorger ist. Und sie vergessen, wer derjenige ist, der heilt. Und obwohl der Erhabene Allah versprochen hat, dass wer wegen seiner Religion auswandert, weil er Angst hat um seine Religion, Angst hat um die Religion seiner Kinder, der Erhabene Allah wird ihn versorgen. Der Erhabene Allah sagt im Koran, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Wer auf Allahs Weg auswandert, die Bedingung, auf Allahs Weg, das muss der Grund sein. Nicht, weil es da wärmer ist, schöner ist und keine Ahnung. Nein, du wanderst aus, weil du mit deiner Religion fliehen möchtest. Wer auf Allahs Weg auswandert, wird auf der Erde viele Zufluchtsstätten und Wohlstand finden. Und er wird Wohlstand finden. Es wird überliefert, dass ein Sahabi, als die Pflicht kam auszuwandern, er ist ausgewandert und hat nichts mitgenommen, hat alles zurückgelassen. Alles, was er besaß, was er sich jemals aufgebaut hat, hat er zurückgelassen. Mit nichts ist er ausgewandert. Und als er dann in Medina ankam und der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer einen von Mekka genommen hat, einen von Medina und sie zu Geschwistern gemacht hat, sodass sie alles miteinander geteilt haben, kam der andere Sahabi, dem er zugeordnet wurde, und sagte zu ihm, ich werde alles in der Mitte teilen, mein Eigentum in der Mitte. Du bekommst die Hälfte von mir. Aber der Sahabi sagt zu ihm, Barakallahu fik, möge Allah dein Eigentum segnen, deine Familie segnen, zeig mir, wo der Markt ist. Ich will nur wissen, wo der Markt ist. Ich will Handel treiben. Und weil er ausgewandert ist für Allah, hat ihn der Herr Allah versorgt. Und er machte ihn zu einem der reichsten Sahaba. Sodass er sagte, würde ich irgendwo einen Stein umdrehen, würde ich Silber oder Gold drunter finden. So sehr hat ihn der Herr Allah das leicht gemacht, weil er darauf vertraut hat. Er hat alles zurückgelassen, seine Häuser, sein Vermögen, sein Handel, ließ er zurück und ist mit das ausgewandert, was er angezogen hat. Und ist ausgewandt und Allah subhanahu wa ta'ala gab ihn daraufhin viel mehr. Der vorletzte Punkt, den wir noch ansprechen wollen, womit wir es schaffen können, dass der Habna Allah unsere Versorgung vermehrt, ist, dass wir seine Gesetze befolgen und dass wir diese umsetzen auf uns selbst und auf unsere Angehörigen. Weil derjenige, der die Grenzen Allahs einhält, das ist derjenige, der damit rechnen kann, dass der Habna Allah ihm die Versorgung vermehrt. Weil der Habna Allah gesagt hat im Koran, ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. Wenn sie nur die Tora und das Evangelium und das befolgten, was zu ihnen als Offenbarung von ihrem Herrn herabgesandt wurde, würden wir sie fürwahr für den guten Dingen über ihnen und unter ihren Füßen essen lassen. Unter ihnen ist eine gemäßigte Gemeinschaft, aber wie böse ist bei vielen von ihnen, was sie tun. Der Herr Allah sagt hier, wenn sie das umsetzen, was ihnen als Offenbarung herabgesandt worden ist, dann hätte er ihnen alles an Versorgung gegeben, von oben und von unten, überall Versorgung. Voraussetzung ist, dass sie das umsetzen, was ihnen als Offenbarung herabgesandt worden ist. Im Umkehrschluss bedeutet das, hältst du das ein, was der Herr Allah offenbart hat, wird er dir alles geben. Setzt du es nicht ein oder setzt du es nicht um, wird er dir das nicht geben. Deswegen ist eines der Mittel, dass dein Rizq vermehrt wird, dass du die Gesetze Allahs befolgst. Und der Habende Allah kann, wenn er will, einen tun lassen. Der lässt den Handel treiben. Der kümmert sich um die Pflichten, dem der Habende Allah ihm als Pflicht auferlegt hat. Er lässt ihn machen und dann lässt er eine Krise kommen, wo er alles verliert, jetzt auf gleich. Und wie viele kennen wir, die reich wurden, wovon gehört oder im Fernsehen gesehen haben, die reich wurden und jetzt auf gleich alles verloren haben. Weil der Habende Allah, wenn du dich ihm widersetzt, kann er jetzt auf gleich dir alles nehmen. Deswegen halte seine Gesetze ein, damit er dir mehr gibt. Und der letzte Punkt soll sein, dass derjenige, der stets beim Erhabenen Allah aufrichtig bereut, seine Sünden aufrichtig bereut, dass der Erhabene Allah ihm dadurch sein Rizq, seinen Lebensunterhalt vermehren wird. Es gibt keinen, der keine Sünden macht. Weil viele glauben, du musst der schlimmste Sünder sein, um zu bereuen. Wenn du nicht so große Sünden machst, dann ja, brauchst du ja nicht zu bereuen. Was machst du denn schon? Der gesamte Allah, sallallahu alaihi wasallam, das beste Geschöpf überhaupt, hat 100 Mal am Tag um Vergebung gebeten. 100 Mal. Und unser einer, der auf jeden Fall Sünden macht. Jeden Tag. Sei es kleine, möge Allah sofort bewahren oder große. der soll doch als erstes hingehen und stets um Vergebung bitten. Weil der Herr Allah die Menschheit in zwei Gruppen geteilt hat. Und schau mal, zu welcher Gruppe du gehörst. Entweder gehörst du zu denjenigen, die bereuen, oder zu den Ungerechten. Der Herr Allah sagt, diejenigen, die nicht bereuen, das sind die Ungerechten. Das heißt, entweder du gehörst zu denen, die bereuen, ihre Sünden bereuen, oder du gehörst zu den Ungerechten. Und wie Mujahid gesagt hat, wer nicht morgens und abends bereut, der gehört zu den Ungerechten. Deswegen bitte Allah um Vergebung. Und auch wenn du wieder gesündigt hast, bitte nochmal Allah um Vergebung. Und bitte, solange du noch am Leben bist und die Taube angenommen wird, hast du die Möglichkeit, um Vergebung zu bitten. Deswegen bitte um Vergebung. Was setzt dich davon ab? Lass dich nicht vom Teufel einreden. Du hast jetzt zum 100. Mal gesündigt, die wird dich mehr vergeben. Nein, hör nicht drauf. Bitte Allah, steh zum Vergebung. Aber sei ehrlich dabei. Nimm dir es vor, dass du aufhörst. Und solltest du wieder schwach werden und ausrutschen, nimm dir wieder vor, damit aufzuhören. Versuch ehrlich zu sein, versuch etwas dagegen zu tun. Such dir andere Freunde, such dir ein anderes Umfeld. Versuch dich zu ändern. Aber hör nicht auf, den Herrn Allah um Vergebung zu bitten, weil der Herr Allah dir dadurch deinen Rizq vermehren wird. Der Herr Allah sagt im Koran, وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ وَمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. Bittet euren Herrn um Vergebung, hierauf wendet euch ihm in Reue zu, so wird er euch einen schönen Nießbrauch auf eine festgesetzte Frist gewähren und er wird jedem, der voll Huld ist, seine Huld gewähren. Er wird euch das Beste geben für diese Zeit, die für euch bestimmt wurde. Aber bittet ihn um Vergebung, aber ernsthaft um Vergebung. Dann wird er euch vieles von dem, was er euch sehnt, gewähren. Deswegen, Barakallahu Fikum, sollten wir darauf achten, diese Dinge, die wir kennengelernt haben, auch in die Tat umzusetzen. Weil der Herr Allah hat natürlich festgesetzt, wie viel jeder von uns erhalten wird an Rizq. Aber er hat genauso auch Mittel festgelegt, die diesen Rizq vermehren. Und er weiß es, wer von uns diese Mittel wahrnehmen wird, sodass er ihm seinen Rizq vermehren wird. Deswegen ist es deine Aufgabe, diesen Mitteln nachzukommen, damit der Herr Allah deinen Rizq vermehrt. Möge der Herr Allah uns vom Besten versorgen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salli Allahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.